untermalen. Es wird nämlich jetzt ein wenig gespenstisch hier in Scala und dafür reisen wir ins Münsterland. Zur Burg Hülshoff in Havixbeck. Richtig, natürlich Geburts- bzw. Wirkungs- oder auch Wohnhaus der großen Annette von Droste-Hülshoff, die heute vor 225 Jahren geboren wurde und die, und jetzt sind wir beim Thema, spukbegeistert war offenbar. Eines der zentralen Motive in ihrem dichterischen Werk, das Unheimliche, Unerklärliche und geisterhaft Übernatürliche. Unter dem Titel »Mit den Gespenstern leben« setzt sich das Center for Literature in Havixbeck bei Münster in diesem und nächsten Jahr mit Droste-Hülshoffs Leben und Werk auseinander. Ich bin verbunden mit dem Geschäftsführer von Burg Hülshoff, Jörg Albrecht. Guten Tag, Herr Albrecht. Guten Tag, Herr Wellendorf. »Mit den Gespenstern leben«, das sollten wir auseinander dröseln. Spielt denn dieser Titel tatsächlich auf was Übernatürliches an? Ja, absolut. Im Werk von Annette von Droste-Hülshoff tauchen Gespenster und auch andere Gestalten des Unheimlichen ziemlich prominent auf. Und nicht nur das, also auch in ihrem Leben. Wir wissen das auch, weil sie in ihren Briefen auch darüber schreibt, wie sie Gespenstern begegnet. Also das war nicht nur was irgendwie Text oder Literatur für sie war oder Volkssage, das war es aber auch, sondern es war auch so eine gelebte Wirklichkeit. Also das Leben mit den Menschen, die vor einem waren, also mit den Menschen, die schon tot sind. So kann man das zusammenfassen. Bedeutete das so eine Art Gruselfaktor oder hatte das tatsächlich auch metaphorische Elemente? Das war gruselig, das war spukhaft, das war wirklich, also das betrifft den ganzen Körper. Es ist eine wirklich körperliche Angst. Und das hat auch mit der Klasse zu tun, in der wir uns befinden, nämlich mit dem Adel. Also wir können Annette von Droste zu Hülshoff gar nicht als eine Dichterin lesen, die nicht aus dem Adel stammt, denn sie gehörte dieser Klasse an, war sich dessen bewusst. Und wenn Gespenster bei ihr auftauchen, dann hat das ganz viel mit der Verunsicherung zu tun, die die Gesellschaft damals erfährt. Ja, eigentlich ganz prominent auch damit, dass das Privileg des Adels so langsam verloren geht oder die Privilegien nehmen so langsam ab. Und das passiert immer auch dann, wenn Gespenster auftauchen, ne? Also das ist schon miteinander korreliert. Der Adel, der ja Jahrhunderte alt ist und das Neue, was kommt, was die Gesellschaft verändert, das ist eigentlich das Schnittfeld, wo die Gespenster auftauchen. Also die Unsicherheit, das nicht genau wissen, wie es weitergeht. Dieses Gefühl kommt ja vielen von uns gerade in diesen Corona-Zeiten nicht ganz unbekannt vor. Ganz richtig. Also wir sind ja auch generell in einem Zeitalter, das ja, das viele Veränderungen hervorbringt. Also ich glaube, die Zeit, zu der Annette von Droste-Hülshoff lebte, war in der Hinsicht gar nicht so anders. Es waren natürlich andere Veränderungen. Aber wenn wir dann wieder in ihr Schreiben gucken, sind es ja ähnliche Fragestellungen wie die, die uns heute umtreiben. Ich nehme mal so ein Beispiel, Text, den ganz viele kennen, Der Knabe im Moor. Ne? Das ist ja ein Gedicht, wo es darum geht, dass ein Junge durch die Natur geht und dieser Untergrund ist unsicher und es ist eben alles unheimlich. Die ganze Natur fasst ihn sozusagen an. Und das ist ja auch schon die Unsicherheit, die damals entstand, weil die Natur sich änderte, weil sie eben nicht mehr der idyllische, rein romantisch geprägte Raum war, sondern weil sich die frühe Industrialisierung da auch schon abgebildet hat. Und natürlich auch die generelle Verunsicherung in der Gesellschaft. Das heißt, der Boden, auf dem ich laufe und der nachgibt, das ist auch der Boden der Gesellschaft, der nicht mehr so sicher ist wie vorher. Und wenn wir jetzt über den Wandel von Natur sprechen, sind wir natürlich auch heute genau in derselben Frage immer noch. Ne? Also das, was ich damals andeutete, ist heute noch viel drastischer da. Und was genau ist jetzt geplant bei dem Projekt »Mit den Gespenstern leben«? Wir machen eigentlich vier große Sachen. Wir eröffnen das Droste Lab. Das ist eine Reihe von Workshops, wo wir die Museen, die wir haben auf Burg Hülshoff und im Rüschhaus neu aufstellen, also rausfinden wollen, wie können wir dieses kulturelle Erbe, das wir da vermitteln, eigentlich für ein heutiges Publikum, für eine diverse Gesellschaft vermitteln. Wir zeigen Performances, unter anderem drei Inszenierungen vom Text »Die Judenbuche«, den ja auch wirklich sehr viele Menschen kennen, noch aus Schulzeiten. Wir haben eine Reihe zum Thema Traumata der Gesellschaft, wo es wirklich nochmal so stärker darum geht, was sind die Veränderungen und wie betreffen die unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich. Und wir haben auch eine Reihe von Essays, die wir gerade mit SchriftstellerInnen erarbeiten und die wir dann in unserer digitalen Burg online stellen werden. Und das alles im Literature Center Burg Hülshoff, tatsächlich in der Burg selbst, richtig? Genau, in der Burg, im Rüschhaus, das ist der Ort, an dem Annette von Droste-Hülshoff in der zweiten Hälfte ihres Lebens eben wohnte und arbeitete und auch in der digitalen Burg, also der digitale Ort, den wir jetzt gerade neu geschaffen haben und der über beiden physischen Orten eigentlich liegt. Was ist das für eine Burg? Können Sie das für diejenigen, die noch nie da gewesen sind, noch mal kurz beschreiben? Muss man sich das wirklich wie so eine alte Ritterburg vorstellen? Ganz genau. Also es ist eine Burg aus dem Mittelalter mit Wassergräben und eine Burg, die zu jeder Jahreszeit wahnsinnig schön ist. Aber, und da sind wir wieder beim Spuk, wenn der Nebel aufzieht, dann ist da wirklich so eine ganz besondere Atmosphäre. Und das wollen wir natürlich nutzen. Also bei uns ist Literatur ja nicht nur reine Lesung, sondern wir inszenieren Literatur eigentlich. Und da haben wir einfach ja die schönsten Räume und die unheimlichsten Orte zugleich, die wir dann auch ausnutzen wollen. Wann geht's los mit den Gespenstergeschichten? Mitte März werden wir das Droste-Lab eröffnen und ja, dann sind alle willkommen, die Veränderung der Burg und des Rischhaus auch aktiv mitzugestalten. Also es geht auch wirklich darum, das mit Menschen zusammen rauszufinden, wie geht's da weiter? Also welchen Spuk wollen wir eigentlich? Spuk kann ja auch schön sein. Jörg Albrecht, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer von Burg Hülshoff. Wir haben heute schon über das Projekt mit den Gespenstern Leben dort gesprochen, weil wir damit unsere Serie über Orte der Literatur eröffnen, dieser Woche in Scala. Morgen dann im Porträt das Zack in Düsseldorf. Jörg Albrecht, dankeschön fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. WDR 5.